Wir überqueren gerade einen Fluss. Das muss die Elbe bei Magdeburg sein. Der Verkehr auf der Autobahn ist dünn, es ist 23:30 in der Nacht. Wenn ich Autos sehe, scheinen sie zu stehen auf den Spuren neben uns. Der schwarze Audi, in dem ich sitze, fährt die ganze Zeit links. Ich sitze hinten. Das Leder der Sitze ist beige. Vermutlich ist es noch nie vorher mit einer Jeans in Berührung gekommen. Noch könnte ich aussteigen. Ich könnte halten lassen, den Scheck zurückgeben und zurücktrempen. Wenn ich erst eingeweiht bin, gibt's kein Zurück mehr. In 4 Stunden, hat der Fahrer gesagt, sind wir da. Ich habe einen Scheck über 20.000 in der Tasche. Mein Honorar dafür, dass ich mir einen Überblick über die Lage verschaffe. Dr. Ernst Tutter, der Chef der Sicherheitsabteilung, hat gesagt, er respektiert meine Arbeit als eine Kunst. Und ein Künstler, hat er gesagt, kann man nicht zwingen. Natürlich nicht. Man kann ihn immerhin aus dem Weg räumen, wenn er erfolglos ist. Das aber hat er vermutlich aus Höflichkeit nicht mehr gesagt. Ich stelle die Klimaanlage 1 Grad wärmer. Heute zahlt man mir 20.000, damit ich überlege, ob ich mich engagieren lasse. Vor kurzem stand ich noch auf einem Hochhaus im Friedrichshain und habe überlegt, ob ich springe. Ich hatte Rosen geklaut. Ich wollte sie ihr schenken, wollte alles wieder gut machen, aber sie hatte sie nicht genommen, hatte mich einfach stehen lassen. Und diese Rosen schmiss ich gerade runter, einzeln. Die Sonne kam hoch und unten bauten sie die Übertragungswagen auf. Ein paar Leute blieben stehen, aber die meisten gingen weiter zur Arbeit. Es war 7:30. Es sah nicht gut aus. Ich hatte in der Eile einfach zugegriffen und noch keine Zeit gehabt, die Rosen zu zählen. Gerade wurde mir klar, dass ich auf Sie liebt mich nicht enden würde. Nein! Sie liebt mich nicht! Na, war ja klar. Ich hätte mit Sie liebt mich anfangen sollen. Thomas? Dann wäre es ein Happy End geworden. Ich komme jetzt zu dir. Ich will dir helfen. Hey! Lass den da hinten! Tom, ich verstehe dich. Echt. Aber kannst du mich verstehen? Tom? Nein! Aber bleib genau da stehen! Wenn du herkommst, schmeiß ich dich runter, wie das Unkraut eben. Inzwischen bin ich 30 geworden. Einen Tag nach meinem Geburtstag kam die Rechnung. Ich sollte den Einsatz der Rettungskräfte bezahlen. Sogar den Psychologen hatten die mir in Rechnung gestellt, dabei hatte der Hilfe nötig gehabt, nicht ich. Wie der da auf dem Dach stand und sich fast in die Hosen schiss, statt die Aussicht zu genießen. Und dafür wollten die jetzt 9.438 Euro. Hallo? Das war alles eine Sache zwischen Andrea und mir. Was mischte sich der Staat da ein? Oder das Land, die Stadt oder wer auch immer. Hatte ich darum gebeten? Nein. Trotzdem sollte ich jetzt 10.000 Euro bezahlen. Und dabei hatte ich nichts. Und wenn ich sage nichts, dann meine ich auch nichts. Jetzt bin ich auf dem Weg zu meinem 2. Fall. Eine Erpressung, so viel ich weiß. Mein 1. Fall, den ich vor 1 Stunde abgeschlossen habe, war auch eine Erpressung. Ich habe sie spektakulär aus der Welt geschafft. Geräuschlos, schnell, diskret. Nichts, was nicht in 6 Wochen wieder aufgeräumt werden kann. Deshalb sitze ich hier, hinten rechts, in einem schwarzen A8 mit Chauffeur und mit feuchten Händen. Denn der Haken an der ganzen Sache ist, der Täter in meinem 1. Fall war ich selbst. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Tom Felskis 1. Fall von Thilo Reffert. Musik Mike Herting. Regie Petra Feldhoff. €9.438? Andrea, hättest du mich nicht stehen lassen? Ich wäre doch gar nicht auf dieses Dach gestiegen. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Wo sollte ich denn hin mit den Rosen? Wie willst du das bezahlen, Tom? Keine Ahnung. Ich bezahle es nicht. Das habe ich auch überhaupt nicht verlangt. Aber von mir ist nichts zu holen. Ich meine, die können es ja versuchen. Andrea, du hast den Spruch auf dem AB geändert. Wenn sie rauskriegen, dass du hier wohnst, halten sie sich an mich. Du schmeißt mich raus? Oh, soll ich dir verzeihen? Gleich hier, auf dem Treppenabsatz? Es war eine Nacht. Ja, sie hat mir nichts bedeutet. Das war rein körperlich. Gib mir meinen Schlüssel. Wegen der Nacht oder wegen der 10.000? Warum? Weil du nichts auf die Reihe kriegst. Wie lange ist es her, dass du zuletzt einen Job gesucht hast? Weißt du das noch? Und wenn du jetzt einen findest, arbeitest du das erste Jahr nur für diese Scheißrechnung. Und wenn sie das mit dem Blumenladen rauskriegen, und die kriegen das raus. Tom, ich will einfach keinen Freund, der in der Abendschau vorkommt. Und wenn ich das Geld jetzt auftreibe, wir fangen von vorne an. Wie letztes Mal? Gib mir meinen Schlüssel. Gib mir 3 Tage. Ich muss in die Redaktion. Wenn ich wiederkomme, bist du weg. Lass den Schlüssel auf dem Tisch liegen und zieh die Tür zu. Andrea! Da war sie schon eine Etage tiefer. Ich betrat die Wohnung. Was hätte ich denn machen sollen? Meine paar Klamotten zusammenpacken und ausziehen, wieder zu meinen Eltern? Ich sah mir das Schreiben nochmal an. Ich sollte an die Landeshauptkasse zahlen. Aha, das Land also hatte Forderungen an mich. Berlin legte sich mit mir an. Na gut, ich war bereit. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich würde nun meinerseits Forderungen an das Land stellen. Natürlich ließ sich ein Bundesland an sich schlecht erpressen. Also suchte ich mir im Internet die landeseigenen Betriebe raus. Ich hätte die BSR nehmen können, natürlich, aber wie erpresst man die Müllabfuhr? Ich entschied mich also für das Olympiastadion, das zu 100% dem Land gehört. Ich nahm ein paar von Andreas Zeitschriften, griff mir eine Schere und suchte alle halbleeren Klebestifte zusammen. Dies ist eine Erpressung, wenn Sie zahlen, passiert nichts. Tja, ich brauchte genau 9.438 Euro. Aber man verlangt keine krummen Summen. Wir verlangen 1 Million. Wir melden uns wieder. Jo. Ich tütete das Schreiben ein und schickte es an die Betreibergesellschaft des Olympiastadions. Eine Kopie schickte ich an die BZ. Das war meine Rache an Andrea. Sie hätte die Story in ihrer Zeitung im Kurier haben können, exklusiv, aber einen Freund in den Schlagzeilen hatte sie ja nicht gewollt. Die BZ hatte die Story am nächsten Tag drin. Der Geschäftsführer, ein von oder zu, hatte natürlich alles abgestritten und der zuständige Senator war nicht zu erreichen gewesen. Was machst du in meiner Küche? Ich koche. Du hast noch nichts gepackt? Hast du die BZ gelesen? Schlimmer Unfall gestern. Ecke Seestraße. Wir hatten die besseren Bilder. Dafür hattet ihr die Erpressung nicht mit drin, die im Olympiastadion. Weil da nichts dran ist, deshalb. Oder weil ihr nichts davon gewusst habt. Hä? Das sind meistens Kinder, die machen sich einen Scherz. Ah, und wenn nicht? Wenn nicht? Na, ist es ein Amateur. Und den kriegen sie dran. Auf Erpressung stehen 5 Jahre. 253 StGB, Satz 1. 5 Jahre? Und wenn schon? Und wenn er aufhört? Allein der Versuch ist strafbar, Satz 2. Solche Typen gehören hinter Gitter. Und wenn er gar nichts macht, sondern vielleicht nur so tut? Ich meine, auf den Skandal setzt, auf die Umsatzeinbuße, das wäre fast schon wieder anständig. Anständig? Er setzt auf die Angst der Leute. Und die haben jetzt Angst, ins Stadion zu gehen. Die tun nicht nur so. Was soll denn daran anständig sein? Das ist jetzt ein bisschen moralapostelig, findest du nicht? Moral? Die gibt's doch gar nicht mehr. Was steht denn auf den Schildern? Einbruch zwecklos, Überfall zwecklos. Zwecklos. Das hält die Leute eben am ehesten ab. Na prima. Dann müssten sie nächstens dran schreiben, Diebstahl gefährdet den Standort Deutschland und dann gibt's hier demnächst gar nichts mehr zu holen. Oder wie? Das ist doch eine Kapitulation vor dem Denken der Verbrecher. Dann geh doch hin und schreib überall dran, ihr Einbruch gefährdet grundlegende ethisch-moralische Werte des menschlichen Zusammenlebens, Tom, und verstößt gegen Artikel 14 Grundgesetz. Du schreist in meiner Wohnung. Ich schreie nicht, ich formuliere nachdrücklich. Übrigens, der Letzte. Der 10 Millionen verlangt hat. Der will ja nur eine hier. Ach, stand das dabei? Glaub schon. Was war denn mit dem Letzten? Das war ein 18-jähriger Azubi aus Cottbus, der hat den Metro-Konzern erpresst. Auch ohne Lebensmittel zu vergiften. Sie hatten ihn trotzdem nach 18 Tagen. Über seine E-Mails haben sie ihn gekriegt. Das weiß ja jetzt wirklich jeder, dass man mit E-Mails vorsichtig sein muss. Ja, früher haben sie dafür ihre Fingerabdrücke auf den Schreiben gelassen. Was? Nein. Ich hatte wirklich keine Handschuhe getragen beim Basteln. Ich meine, ich hatte die Reste sorgfältig entsorgt, sogar die Schere abgewischt, aber Handschuhe, wer denkt denn daran? Mir fiel ein, ich hatte außerdem noch das Kuvert angeleckt. Na prima, vielleicht hätte ich gleich meine Sozialversicherungsnummer dazu schreiben sollen. Für so viel Dummheit müsste es glatt das Doppelte geben. Bitte? Ach so, natürlich. Du gibst mir recht? Offenbar, ja. Ich schreib's in den Kalender. Ausziehen musst du trotzdem, Tom. Ich meine es ernst. Du bleibst nicht zum Essen. Sie blieb nicht. Ich sah im Internet nach, Es gab das ganze STGB zum freien Download. Was Andrea gesagt hatte, stimmte. Auf Erpressung standen 5 Jahre. Ich meine, okay, ich hatte auf diesem Dach gestanden, aber 5 Jahre Moabit? Also konnte ich selbst auch nicht zum Essen bleiben. Ich musste mein Schreiben wieder haben, das Schreiben und den Umschlag. Eine Stunde später stand ich an der Pforte des Olympiageländes, wo die GmbH ihren Sitz hat. Ich wusste inzwischen, das Olympiastadion hat nur ein paar wenige Großveranstalter. Der wichtigste war Hertha BSC. Auf die Prognose der Hertha-Zuschauerzahlen war die ganze Finanzierung gegründet. Außerdem gab es noch den lokalen Footballverein Berlin Thunder. Die spielten in einer Veranstaltung, die sich NFL Europe nannte, aber tatsächlich nur aus 5 Deutschen und einem holländischen Team bestand. Das Ganze war ein Anhängsel der NFL in den Staaten und wurde auch von dort finanziert. Mito von Toppelin, der Geschäftsführer, würde im Moment für niemanden zu sprechen sein. Außer, das war klar, für seine Großveranstalter, die sich jetzt natürlich Sorgen machten um ihn und um ihren Veranstaltungsort. Hey, you guys. Ich möchte so Mito von Toppelin. My name is Thomas O'Malley. I'm the CEO of Europe from the NFL. You guys seem to have some problems and we're worrying about it. War on terror, you know? Not? Hello? Ich möchte so Mito von Toppelin. For fuck's sake! Dieter! Bring den mal rüber. Der scheint ganz schön Druck zu haben. Dieter brachte mich ins Vorzimmer. Ich erklärte der Sekretärin den Fall. Yes, of course. You wait here. My name is Ella. Ella, what you mean wait? Hinsetzen und warten. Ganz normal. Ich bin's aber nicht gewöhnt zu warten. Sie sprechen Deutsch? Yes, a few brockens. Der Senator ist bei ihm drin. Who? Mensch, der Senator auf Inneres und Sport. Außerdem one Staatssekretär und 2 Referatsleiters. Dicke Schlitten vor der Tür. Not gesehen? Also alles voll mit dicken Schlitten. Ach, dann trainiert die Hertha gerade. Käffchen? Ich nickte. Es dauerte noch 1/4 Stunde, aber dann ging die Tür auf. 3 Anzugträger gingen, ohne ein Wort zu sagen, durch das Büro. Einer trug einen Pilotenkoffer, der andere eine dünne Aktentasche. Ich überlegte, in welcher Tasche mein Schreiben war. Sie würden es dem Verfassungsschutz vorlegen. Ich war praktisch erledigt. Dann kam der Senator. Hinter ihm erschien in der Tür Mito von Toppelin. Er war verschwitzt, obwohl er das Jackett ausgezogen und die Krawatte gelockert hatte. Als die 4 weg waren, wandte er sich matt ab. Ella ließ ihm 5 Minuten, dann kündigte sie mich an. Ich ging hinein. Welcome in Berlin, Thunder. Huh? I'm glad to meet you, Mr. von Toppelin. Er hatte sich wieder gesammelt, nur die Haare hatte er so schnell nicht trocken bekommen. Sie können Deutsch mit mir sprechen. Es gibt Gerüchte, dass Sie erpresst werden. Eine Ente, a duck, newsletter duck. Nein. There's no blackmailing around here. Have not been and will not be. Sure not. Herr von Toppelin, ich will ganz offen sein. Ich komme gar nicht von der NFL. Mein Name ist Tom Felski. Nie gehört. Sie sind gar nicht von der NFL? Nein. Kein Chief Executing Officer Europe? Mm-mm. Als ich den Kopf schüttelte, sackte er durch, lockerte seinen Schlips und holte aus dem Schreibtisch eine Flasche Fernet. Auch einen? Oder sind Sie von der Presse? Ich schüttelte den Kopf und erreichte mir ein Glas. Kräuter. So fing's immer an. Einen zur Verdauung. Und irgendwann steht die Flasche im Schreibtisch. Man weiß ja nie, wann man was verdauen muss. Haben Sie die 4 vorhin gesehen? Das war der Senator für Inneres und Sport. Und 2 seiner Kettenhunde. Den mit dem Pilotenkoffer, den gibt's offiziell gar nicht. Und die waren nicht die Ersten. Und sie werden auch nicht die Letzten sein. Die NFL kommt bestimmt auch noch. Und die Herren von der Hertha waren sowieso schon die Ersten. Alles, weil hier ein Erpresserschreiben eingegangen ist? Ist ja nicht mal. Prost. Hm? Ach nicht? Wo denken Sie hin? Das ist komplett erfunden. Die BZ hasst mich, seit ich ihnen die Tiefgaragenplätze weggenommen habe. Also, nur verlegt. Hm? Dabei habe ich immer gesagt, die gehören zu einer der Lounges. Und wegen dieser 30 Meter, da hassen die mich. Ich überlegte, wenn er mich belog, dann hatte der vielleicht auch die anderen belogen und hat ihnen das Schreiben gar nicht gezeigt. Am Ende lag's ja noch irgendwo. Herr von Toppelin, die anderen, die und die noch kommen, die sind alle hier, um ihnen zu schaden. Die haben alle ihre Spezies, die scharf sind auf ihren Posten. Ich bin das nicht. Kriege ich noch einen? Ja, klar. Er schenkte mir nach und sich auch. Aber wenn Sie nicht von der NFL kommen, woher kommen Sie? Tja, da waren sie wieder, die großen Fragen. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Und alles, weil ich keine Handschuhe getragen hatte. Sagen wir, ich schaffe Sachen aus der Welt, die es gar nicht gibt. Erpressungen zum Beispiel. So? Ja, aber dazu bin ich auf Ihre Zusammenarbeit angewiesen. So? Ja, oder wollen Sie vielleicht die Polizei holen? Ja, wo denken Sie hin? Ich kann keinen einzigen Anruf machen, ohne dass der Senator davon erfährt. Die Polizei. Selbst wenn, meinen Sie, die können mir helfen? Die hängen das an die große Glocke, bim, bim, bim, und ich bin weg vom Fenster. Sie sehen nicht so aus, als würden Sie für eine Senatsverwaltung arbeiten. Sie sehen offen gestanden aus, als würden Sie überhaupt nicht arbeiten. Das ist Desimulation. Ah, ich verstehe. Haben Sie Referenzen? Referenzen? Möchten Sie, dass ich dem nächsten Kunden nächste Woche erzähle, wie ich hier mit Ihnen saß und was wir besprochen haben? Verstehe. Sagten Sie nächste Woche? Natürlich. Länger darf ich nicht brauchen. Und wie viel kostet mich das? Dazu muss ich das Erpresserschreiben sehen. Das es gar nicht gibt. Ja, darauf kommt es entscheidend an. Er ging an einen Schrank, der komplett voller Aktenordner stand. Er griff sich einen, schlug ihn auf und hatte nach kurzem Suchen mein Schreiben gefunden. Er gab es mir. Ich jubelte. Aber nur kurz. Aber das ist eine Kopie. Ich brauche das Original. Ja, wozu denn das? Haben Sie noch nie was vom Verlust der Aura gehört? Durch technische Reproduzierbarkeit? Stichwort Kopierer. Benjamin, 36. Das Hier und Jetzt des Kunstwerks, wie es ausfällt. Moment, Kunstwerk? Schreibt Benjamin. Na, dann richten Sie mal Ihre analytischen Fähigkeiten auf dieses Kunstwerk. Wie war Ihr Name? Felski, Tom Felski. Ja gut, Felski, sagen Sie mir, was ist das für einer? Wer jetzt? Na, dieses Schwein hier. Schwein? Vielleicht eher eine arme Sau. Ja, was nun? Sie sind doch fit im Profiling, oder wie? Wenn Sie das Original wollen, zeigen Sie mir, was Sie können. Ich nahm mir mein Schreiben vor. Dies ist eine Erpressung. Wenn Sie zahlen, passiert nichts. Wir verlangen 1 Million. Wir melden uns wieder. Ich konnte nicht glauben, dass ich das verfasst hatte. Aber es sah alles danach aus. Intelligent, gut organisiert, zielstrebig. Ach, Gewäsch. Ich meine, das sage ich Ihnen auch ohne diesen Wisch. Große Krise in letzter Zeit, sehr auf sich gestellt, einsam. Was ist mit dem Wir? Bluff, arbeitet alleine. Das sehe ich auch so. Ganz harter Hund, würde ich sagen. Ich hätte eher auf Waschlappen getippt, hä? Frustrierter Waschlappen. Nein. Ich muss jetzt das Original sehen, so komme ich nicht weiter. Also gut. Er zog das Original aus einem anderen Ordner hervor und gab es mir. Ich tat, als müsste ich es erfüllen und hinterließ Fingerabdrücke wie eine ganze Kindergartengruppe. Dann gab ich es ihm zurück. Ich würde nun wenigstens nicht im Knast in Moabit enden. Der Umschlag. Wo ist der Umschlag? Ja, das ist peinlich. Der ist leider entsorgt worden, bevor wir den Inhalt des Schreibens. Ich meine, schrecklich, ja? Wo wollen Sie denn auf einmal hin? Ich kann nichts mehr für Sie tun. Sie wollen gehen? Ich spüre nichts bei diesem Schreiben. Ich fühle mich nicht herausgefordert, das interessiert mich nicht mehr. Sehen Sie, meine Arbeit ist eine Art Kunst, verstehen Sie das? Und einen Künstler kann man nicht zwingen. Jetzt warten Sie doch. Was soll ich denn jetzt machen? Am Dienstag ist hier Bundesliga, die Bude wird rappelvoll, wenn da was passiert und das im Zeichen der Europameisterschaft. Da sind doch alle hochgradig sensibilisiert. Ich muss ja alle Beutel und Taschen durchleuchten lassen, die Leute durch Schleusen schicken wie am Flughafen, aber das geht nicht, weil die Polizei und Verfassungsschutz ja glauben, ich werde gar nicht erpresst. Und ein Stück Sprengstoff, so groß wie eine Seife. Finden Sie das mal. Und dann sind um 20 Uhr nicht alle im Stadion. Die Hälfte steht noch an den Rucksackkontrollen und wir müssen wieder warten und warten. Und die Hertha ist das Gespött der Liga und beim nächsten Heimspiel bleibt die Hälfte der Leute wieder zu Hause. Wissen Sie, in der Saison 2004-05 beim 4:1 gegen Schalke, da hatten wir auch so eine Sicherheitslage. Wir fingen eine Viertelstunde später an. Das hat meinen Vorgänger den Kopf gekostet. Ich meine, schaffen Sie die Sache aus der Welt. Was kosten Sie pro Tag? Ich nehme eine Pauschale. Gut. Ich bin nicht billig. Natürlich nicht. 10.000. Er sagte nichts. Ich hatte zu hoch gegriffen. Verdammt. In Ordnung. Er war einverstanden. Ich hatte zu wenig verlangt. Und 2 Dauerkarten, Block 31, Reihe 4. Ja, warum nicht Block C oder D? Oder in der Business Lounge? Lassen Sie mal, Haupttribüne ist nichts für mich und in den Lounges, nehmen Sie es mir nicht über, aber da muss ich kotzen. So viel Fußballdesinteresse, wie da versammelt ist, finden Sie sonst nur auf dem Mädchenklo. Gut, wie Sie wollen. Nur finden Sie dieses Schwein. Ich ließ mir seine Telefonnummer geben und ein Handgeld, 500. Ich widerstand der Versuchung, ein Taxi zu nehmen, verpasste eine U-Bahn um 10 Sekunden und kam 2 Stunden später zu Hause an. Als ich die angetrockneten Töpfe sah, bereute ich alles. Immerhin hatte ich Zeit gehabt, mir einen Plan zurechtzulegen. Diesmal trug ich Handschuhe und verarbeitete nur druckfrische Zeitschriften. Ich stellte zuerst einen ganz kleinen Brief her, nur 3 Worte, genau in der Optik des ersten Schreibens. Ich gebe auf. Der ging mit der Post an die Olympiastadion GmbH. Dann fertigte ich einen weiteren Erpresserbrief. Und den schickte ich nicht an die Olympiastadion GmbH, sondern engagierte noch am selben Abend ein paar Teenager als Boten, die die Kopien direkt in den Redaktionen abgaben. Und so stand die Schlagzeile am nächsten Tag im Kurier, über 2 Seiten. Mito von Toppelen würde zufrieden sein. Angebliche Erpressung war Kinderscherz, BZ blamiert. Und darunter war mein 2. Erpresserbrief faksimiliert. Reingefallen. Macht euch nichts draus. Wir haben 1 Million Mal gelacht. Eure Erpresser. Alles war gut gelaufen, aber ich hatte trotzdem schlecht geschlafen, denn Andrea war die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. War die jetzt ausgezogen? Am Morgen rief ich sie an. Tom, was ist? Ich habe mir Sorgen gemacht, du bist nicht nach Hause gekommen. Nein, ich hatte Spätdienst. Ich musste gestern noch die 4 und die 5 neu machen, wegen dieser Erpressersache. Gute Schlagzeile. Ja, der Alte wollte das so. Aber ich glaube das alles nicht. Aber du hast doch zuerst gesagt, das sind Kinder, die machen sich einen Scherz. Ja, aber das geht mir jetzt zu schnell. Alle sind sich dermaßen einig. Es gibt gar keine Erpressung. Sogar der Innen- und der Wirtschaftssenator stoßen ins gleiche Horn. Berlin ist sicher. Wir sind auf große Herausforderungen eingestellt. Da ist was faul, aber ich bin dran. Da ist nichts faul. Komm nach Hause. Nee, ich muss weiter, Tom. Ist noch was? Rühr da nicht drin rum. Andrea, bitte. Ich bin erwachsen. Ich leg jetzt auf. Denk dran zu packen. Andrea? Andrea! Ich packte nichts. Ich würde nachher mein Honorar kassieren und heute Abend die Rechnung bezahlen. Ich rief von Toppelen an, um mich mit ihm zu verabreden. Er hatte im Olympiastadion zu tun, aber ich sollte trotzdem gleich kommen. Als ich ankam, war das Stadion leer. Nur auf der Haupttribüne saßen ein paar Leute, darunter von Toppelen. Und unten auf der blauen Tartanbahn sprang ein Vieh herum, begleitet von einem Mann mit Walkie-Talkie. Das Vieh sah aus wie eine Promenadenmischung aus Bär und Hund. Bisschen Idiot musste auch dabei gewesen sein. Ach, O'Malley, da sind Sie ja. Meine Herren, Sie entschuldigen uns, Mr. O'Malley von der NFL. Come this way, Thomas. Er zog mich beiseite. Wir gingen in den Block nebenan. Sein Walkie-Talkie nahm er mit. Noch während wir liefen, sprach er hinein. Schaff diese Flitzpieper weg, das ist ja nicht zum Aushalten. Der Nächste, bitte. Der Tierbändiger sah zu ihm hoch und winkte. Kommt sofort. Wir suchen hier einen neuen Herr Tinio. Ein was? Das Maskottchen der Hertha. Herr Tinio. Aber das ist nicht einfach. Die, die die Begabung haben, halten die 2 Stunden in der Verkleidung nicht durch. Und die, die durchhalten, können sich nicht bewegen. Und die, die beides können, kann der Verein nicht bezahlen. Sehen Sie, da kommt wieder einer. Er muss jetzt eine Runde durchs Stadion laufen und hier vor der Haupttribüne eine Choreografie zeigen. Wie steht der Fall? Erledigt. Erledigt? Mission accomplished, file closed. Sie haben noch die Zeitung gelesen? Angebliche Erpressung war Kinderscherz, BZ blamiert. Ja, das habe ich gelesen. BZ blamiert hat mir gefallen. Aber eine Ente bleibt's doch. Hatten Sie heute keine Post? Ja, doch. Ich gebe auf, aber ich meine, Tom, unter uns. Das könnten Sie gebastelt haben. Auf der Gegengerade flog der Herr Tinio der Länge nach hin. Sie meinen ich? Ja, oder jeder andere. Die Vorlage stand hier in der Zeitung. Der Bärenhund oder Hundebär blieb einfach liegen. Weg! Aus! Schafft mir diesen Versager aus dem Stadion! Wird gemacht! Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich glaube Ihnen. Ich weiß nicht, wie Sie es angestellt haben, aber das kann mir auch egal sein. Nur, ich muss sicher sein, ganz sicher. Verstehen Sie, Felski? Entweder wir sind raus aus den Schlagzeilen oder demnächst fängt einer mit meinem Namen an. Sie trugen den völlig erschöpften Herr Tinio in die Kabine. Ich muss ganz sicher sein, dass dieser Fall erledigt ist. Sonst bin ich es. Ich dachte, Sie vertrauen mir. Ich vertraue darauf, dass Sie ihn mir ranschaffen können. Sie meinen den Täter? Wo bleibt denn der Nächste? Natürlich. Und ranschaffen im Sinne von herbringen? Kommt sofort. Jetzt sei Sie nicht so schwer von KP, also... Was ist? Schaffen Sie das? Der nächste Bewerber kam. Er joggte, als wenn es keine Schwerkraft gäbe. Was wollen Sie denn überhaupt mit dem Täter? Ja, ich will den Kerl haben. Ich will verstehen, was ihn getrieben hat. Warum er sich ausgerechnet das Olympiastadion ausgesucht hat. Alles. Das kann ich Ihnen doch berichten. Ich will es aber Auge in Auge mit dem Verbrecher. Ich meine, was haben Sie mit ihm angestellt, dass er aufgegeben hat? Hä? Die Finger gebrochen? Na, sehen Sie. Und nun soll es ein Problem sein, ihn herzuschaffen für eine Stunde oder zwei? Ich wüsste bloß gerne, wozu. Strafrechtlich können Sie dem nämlich gar nichts. Wie bitte? Ja, sein Anwalt wird sagen, er hat die weitere Ausführung der Tat freiwillig aufgegeben, dann bleibt er straffrei. Paragraf 24 StGB. Tja. Das sind ja schöne Gesetze. Nennt man die goldene Brücke. Von der schiefen Bahn zurück in die Rechtschaffenheit. Das ist keine goldene Brücke, das ist ein Holzweg. Dann will ich dem Saukerl wenigstens eine langen. Das dürfen Sie auch nicht. Es gibt ein Gewaltmonopol. Ja, von wegen. Sie haben ihm die Finger gebrochen. Ja, hätte ich argumentieren sollen. Na bitte, gleiches Recht für alle. Wie Sie meinen? Das ist gefährliche Körperverletzung. 10 Jahre. Gefährlich doch nicht, nur kräftig. Von mir aus einfache Körperverletzung, 5 Jahre. Na, Sie kennen sich ja aus. Lässt sich da nichts mit Geldstrafe machen? Doch, wenn Sie nicht so hart schlagen und nur mit der Hand. Ja, das brauche ich dann auch nicht. Sag ich doch. Sagen Sie mal, sind Sie auch noch Anwalt? Dann sagen wir, ich habe mir mal das StGB runtergeladen. Der Herr Tino-Kandidat kam wieder vor der Haupttribüne an. Er war super gelaufen, aber jetzt fing er an zu zappeln und seine Fellgliedmaßen schlackerten in alle Richtungen. Das sieht ja furchtbar aus. Schafft ihn raus, der Nächste. Und Sie? Wann sehe ich Sie wieder? Ich überlegte, mich zu verdrücken, das Ganze einfach sein zu lassen. Schwer zu sagen. Wo bleibt der Nächste? Gib uns einen kleinen Moment. Dann klingelte sein Telefon. Herr von Toppelen, es gibt da ein kleines Problem. Na, beheben Sie es und weiter geht's. Ich habe ja einen Erpresser am Telefon. Den Erpresser? Mir wurde schwarz vor Augen. Ich saß doch mit von Toppelen auf der Tribüne. Wie konnte ich da am Telefon sein? Und wieso war ich so verrückt, ihn anzurufen? Das wusste doch jeder, dass man Anrufe zurückverfolgen kann. Sagen Sie ihm, ich bringe ihn hinter Gitter für die nächsten... Was gibt's eigentlich dafür? 5 Jahre. Mehr nicht? Sauerei. Ella, sagen Sie ihm, ich poliere ihm persönlich die Fresse, dass ihm kein polnischer Zahnarzt mehr helfen kann. Ach was, legen Sie einfach auf. Er steckte sein Handy ein und wandte sich mir zu. Langsam. Viel zu langsam. Wissen Sie, wer da am Telefon war? Mission accomplished. Wissen Sie, wer mich gerade sprechen wollte? File closed. Erledigt. Sie sind erledigt. Mann, Sie Pfeifenwichs, Sie Pipusch. Was haben Sie da gemacht? Das Handgeld versoffen? Wäre auch eine gute Idee gewesen, fand ich. Sagen Sie was. Ich fand, es war Zeit für den nächsten Hundebärenbewerber. Von Toppelin stierte mich an. Irr. Der war kurz davor durchzudrehen. Na und wenn schon, ich auch. Sie haben es doch versaut. Bitte? Man schnauzt seinen Erpresser nicht an. Man ist höflich. Man wiegt ihn in Sicherheit. Und vor allem legt man nie auf. Nie, Sie Amateur. Hey, tut mir leid. Die Nerven. Schon gut. Die Nerven. Fang ich vielleicht laufend von meinen an? Schon gut. Kann ja mal passieren. Vielleicht hätten wir doch einfach zahlen sollen. Die Wolken über dem Olympiastadion verzogen sich nicht. Sie hätten gezahlt? Also nicht wir. Die Versicherung. Wir sind doch versichert. Was dachten Sie denn? Wir betreiben eine der sensibelsten Veranstaltungsstätten in ganz Deutschland. DFB-Pokalfinale, Länderspiele, Großkonzerte. Jetzt im Umfeld der Europameisterschaft. Jetzt mit der Bewerbung zum Champions-League-Finale. Alles in der Nähe der großen Politik. Und dann sollten wir nicht gegen Erpressung versichert sein? Mir wurde schon wieder schwarz vor Augen. Ich kämpfte hier mit aller Kraft und davon hatte ich nicht mehr viel. Um meine lumpigen 10.000. Und dabei hätte ich längst die ganze Million haben können, die nicht mal irgendwem gefehlt hätte, außer einem dieser Versicherungskonzerne. Und die waren ja ihrerseits wieder versichert. 1 Million, was ist das schon? Und die Sache wäre im Handumdrehen aus der Welt gewesen. Aber Moment mal, Herr von Toppelen, ist das nicht auch eine moralische Frage? Sie Spaßvogel. Nein, ganz im Ernst. Solche Verbrecher beschmutzen doch die grundlegenden Normen unseres Zusammenlebens. Wenn man das auch noch belohnt, das ist doch ein ethischer Totalschaden. Na, Sie haben ja eine gefestigte Meinung. Ja, ich war auch furchtbar stolz auf mich. Die Wolken zogen weiter. Auf der Tatanbahn erschien der nächste Trottel. Herr von Toppelen, ich bin's nochmal. Wer? Der Erpresser. Der Erpresser? Der Erpresser. Ich sah nun alles ganz klar. Das am Telefon, das konnte nur ein Trittbrettfahrer sein. Ich überlegte, wenn ich diesen Trittbrettfahrer schnappen konnte, dann war ich raus. Ich würde mein Honorar kriegen, und der Kerl seine gerechte Strafe. Felski, was soll ich machen? Ja, keine Ahnung. Gib mir einen Moment. Felski. Mensch, gleich. Sagen Sie ihm, er soll am Dienstag nach dem ersten Hertha-Tor zum Kiosk im Oberrang, neben Block 31. Und da soll er eine Bratwurst und einen Kaffee bestellen. Und die Bratwurstpappe, die hat dann einen doppelten Boden. Und in dem doppelten Boden liegt die Geldkarte für das Konto mit der Million. Ella, haben Sie das? Richten Sie das aus. Moment. Ja und, ist er einverstanden? Keine Ahnung. Schon aufgelegt. Ja, gut gemacht, Ella. Ist der jetzt schon die Runde gelaufen? Wir warten auf Ihr Zeichen. Na los doch. Mensch, Felski. Das ist nicht Ihre erste Erpressung, wie? Ich brauche einen Platz am Rand, gleich am Ausgang von Block 31. Und ich muss vor dem Spiel mit der Verkäuferin an dem Kiosk reden können. Ich organisiere das. Und dann schnappen Sie sich den Mann und bringen ihn zu mir. Ich muss, Felski. Wir sehen uns Dienstag. Er ging. Unten begann für den nächsten Maskottchenanwärter die Tortur. Auf meinen Vorschlag hätte sogar ich mich eingelassen. Zur Bratwurst einen Kaffee zu bestellen war zwar krank, aber nicht strafbar. Und von einer Geldkarte in der doppelten Pappe konnte man im Notfall rechtschaffen überrascht sein. Ich hoffte also, der Trittbrettfahrer würde drauf eingehen und ich konnte ihn mir schnappen. Und da von Toppelin ihn für den Täter halten wollte, würde alles Leugnen ihm nicht helfen können. Plötzlich kam von Toppelin zurück. Felski! Was passiert, wenn die Hertha gar kein Tor schießt? Er dachte auch wirklich an alles. Was soll denn das für ein Fußballspiel sein ohne Tore? Organisieren Sie das! Er sah mich an, drehte sich um und ging wieder. Dann war Dienstag. Andrea und ich saßen beim Frühstück. Keiner hatte ein Wort gesprochen. Tom? Na, ich weiß. Ich packe morgen, okay? Deswegen ist es nicht. Ich muss heute Abend arbeiten und ich möchte, dass... Warte mal, recherchierst du immer noch wegen dieser Bombendrohung? So, das waren noch Kinder. Stand in der Zeitung. Ja, eben. Aber du hast das bezweifelt. Ja, damals. Tom, bitte, wir brauchen nur etwas Abstand. Es ist wirklich besser, wenn du... Du recherchierst doch nicht etwa immer noch in dieser Angelegenheit, oder? Ich? Das ist zu gefährlich. Du gerätst da zwischen die Fronten. Versteh das doch, Tom. Ich möchte ein normales Leben führen. Ich habe in der Redaktion genug Schlagzeilen um die Ohren. Ich möchte keine mehr von meinem Freund, verstehst du das nicht? Und wenn ich mir Mühe gebe? Mühe geben reicht manchmal nicht, Tom. Ich hoffte aber, es würde reichen. Zumindest für mich. Und an diesem Abend im Stadion. Berliner, Brandenburger, es ist Dienstag, 20 Uhr, erste Fußball-Bundesliga. Begrüßt mit mir euer Team, die Mannschaft von Hertha. Es mochten 50.000 sein, vielleicht mehr. Alle waren bester Stimmung. Es war ein schöner Abend, Anfang Mai. Das Flutlicht war bereits eingeschaltet. Irgendwo hier wartete mein Mann auf das erste Hertha-Tor. Wie ich. Ich saß am Eingang zum Block 31, wo die Gegentribüne in die Ostkurve übergeht, auf Höhe der Eckfahne. Genau gegenüber hatte von Toppelin eine unauffällige VIP-Loge reserviert, wo ich ihm den Täter servieren sollte. Die Pappe mit der Geldkarte war präpariert, die Verkäuferin instruiert. Es dauerte keine 5 Minuten, da fiel das erste Tor. 5. Spielminute, Tor für Bayern 04 Leverkusen, neuer Spielstand 0:1. Die paar mitgereisten Rheinländer jubelten. Sie jubelten noch zweimal. 27. Spielminute, Tor für Bayern 04 Leverkusen, neuer Spielstand 0:2. Und eine Minute später schon wieder. 28. Spielminute, Tor für Bayern 04 Leverkusen. Neuer Spielstand 0:3. Die Stimmung im Stadion kippte und auch ich wurde langsam nervös. Hatte es von Toppelin nicht fertiggebracht, ein Tor für die Hertha zu organisieren? Langsam rückte die Pause näher und damit die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand Bratwurst mit Kaffee bestellte. Ich verfluchte meine Idee. Plötzlich hat Raphael den Ball auf der rechten Seite. Er geht nach vorn. Und was macht Adler? Adler läuft ihm entgegen. Warum macht er das? Raphael passt auf Pantelic und der schiebt in den leeren Kasten. Tor! Das war die 41. Spielminute. Tor für Hertha! Neuer Spielstand. Hertha! Leverkusen. Das Tor erzielte unsere Nummer 9. Marco! Tor für Hertha? Von Toppelin hatte ganze Arbeit geleistet und ich hatte gepennt? Ich sprang auf, rannte nach draußen. Am Kiosk eine Schlange. Vielleicht war nicht alles verloren. Ich stellte mich ein paar Meter weiter, sodass ich das Ausgabefenster gerade noch sehen konnte. Es standen 5 Leute an, alle mit dem Rücken zu mir. Der erste ging mit 2 Bier weg. Dann dauerte es, als ob sie erst brauen würden, und der zweite hatte sein Bier. Wieder dauerte es. Mein Handy klingelte. Es fiel mir auf, weil ich den Klingelton kannte. So einen hatte Andrea auch, wollte ich eben denken. Dann hörte ich es schon. Achtung, Zugriff! Zielperson mit schwarzer Jacke, telefoniert. Zugriff! Die Zielperson drehte sich um und rannte mir entgegen. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Plötzlich rissen Männer rings um mich Klettverschlüsse von ihren Jacken. Polizei stand drunter. Der die Anweisungen gab, stand ein paar Meter von mir entfernt. Ich hatte ihn schon mal gesehen. Er schien mich zu erkennen und wollte eben... In diesem Moment wurde der Oberring geflutet. Ich wurde regelrecht weggespült. Im Stadion war Halbzeit und die Massen strömten nach draußen, als hätten sie nur auf diese Erlösung gewartet. Es bildeten sich im Handumdrehen lange Schlangen vor den Toilettenzugängen und den Kiosken und es war unmöglich, noch einen freien Schritt zu tun. Wenn ich entkommen war, vielleicht hat es auch meine Zielperson geschafft. Ich hatte sie erkannt. Es war niemand anderes als Andrea gewesen. Woher wusste sie von der Verabredung am Kiosk? Ich hatte sie nur für den Bruchteil einer Sekunde gesehen, aber es gab keinen Zweifel. Es war Andrea. Steckte sie hinter dem Anruf des Trittbrettfahrers? Hatte sie dazu etwa ihr eigenes Handy benutzt? Als die Halbzeitpause fast vorüber war, klingelte mein Telefon. Das Display zeigte von Toppelen an. Ich nahm den Ruf nicht an. Entweder er steckte dahinter, oder er wurde auch abgehört. Ich ging auf meinen Platz zurück. Hoffentlich dachte Andrea daran, dass die Ausgänge überwacht wurden. Anrufen konnte ich sie nicht. Polizei. Das war lachhaft. Ich fragte mich, wer dahinter steckte. Das Spiel lief inzwischen wieder und die Hertha vergab eine Großchance nach der anderen. Das Stadion amüsierte sich. 2 Reihen weiter waren sie so voll, dass sie schon wieder sangen. Ich überlegte. Andrea würde die schwarze Jacke entsorgen müssen. Sie würde frieren und eine neue Jacke brauchen. Sie kam ein paar Minuten nach mir. Ich stand bei den Jacken im Fanshop. Ich winkte ihr zu. Sie schien mich nicht gleich zu erkennen. Als sie mich erkannte, las ich auf ihrem Gesicht eine Mischung aus Erleichterung und Entsetzen. Hast du die Jacke verschwinden lassen? Sie nickte. Ich kaufte ihr von dem Handgeld eine Hertha-Jacke und wir gingen aus dem Shop direkt ins Stadion zurück, in den Umgang über der Fankurve, wo die Rollis standen. Die Hertha kassierte gerade das 4. Gegentor. Andrea fror, sie zog die Jacke über. Schwarz hatte ihr besser gestanden. Tom, wer waren die? Weiß ich nicht. Die waren in meinem Plan nicht vorgesehen. Was machst denn du hier? Ich ermittle, okay? In der Erpressung. Reg dich bitte nicht gleich auf. Es geht alles ohne Schlagzeilen ab. Ganz diskret, ja? Aber was machst denn du hier? Ich recherchiere. Du warst der Anrufer gestern? Ja, ich habe das einen Freund machen lassen. Toller Freund. Immerhin scheinen die jetzt dich für den Täter zu halten. Ja, es kam mir auch so vor. Hör zu, ich weiß, wer hier rauskommt. Wieso ermittelst du überhaupt in dieser Angelegenheit? Ich kann dich hier rausbringen, aber du musst mir vertrauen. Vergiss es, mache ich nicht mit. Du musst nur zugeben, dass du es warst. Dass du hinter der Erpressung steckst. Schau mal, ist doch ganz einfach, wenn du jetzt gehst, ja? Dann nehmen die dich fest, auch wenn du unschuldig bist. Aber wenn du mit mir kommst und alles zugibst, dann fährst du in der Limo aus der Tiefgarage. Aber ich werde nichts zugeben. Ich wollte das nicht, diese ganze Erpressung. Das heißt, ich wollte es schon, aber dann wollte ich es bleiben lassen. Nee, ich will das alles gar nicht wissen. Gut, ich habe den ersten Brief geschrieben, aber du hattest recht. Meine Fingerabdrücke waren drauf, also musste ich den Brief wiederhaben. Und dabei bin ich dann irgendwie engagiert worden, den Fall zu lösen. Mann, der hat mir 10.000 geboten und 2 Dauerkarten. Da konnte ich doch nicht Nein sagen. Wenn du mir hilfst, dann kann ich mir die 10.000 verdienen. Ich soll für Mist gerade stehen, den du verzapft hast? Nur ein paar Minuten. Nee, für 5 Jahre. Nein. Pass auf, hier will niemand, dass dieses Stadion wegen irgendwelcher Sicherheitsmängel in die Schlagzeilen gerät. Es darf überhaupt keine Erpressung geben, also kann man auch keinen Erpresser verurteilen, verstehst du? Der Chef der Olympiastadion GmbH, den du erpresst hast... Ich? Du? Ich arbeite für den, ja? Und der wartet in einer der Logen auf uns, da drüben. Sie wandte sich ab und sagte nichts. Wir schauten dem Spiel zu. Andrea. Es gibt den Paragraph 24, Rücktritt von der Tat. Ja, wenn ich sage, dass du freiwillig aufgehört hast. Sie hörte mich überhaupt nicht. Sie schaute zu den Logen hinüber, als könnte sie von hier aus sehen, in welcher von Toppelen saß. Tom? Ich schwieg. Wenn ich es mache, ziehst du dann aus? Ich sah sie an. Sie wollte es offenbar wirklich. Ich hatte bis dahin noch geglaubt, ich könnte sie umstimmen. Nun war es heraus. Ich nickte und wir liefen los. Wir liefen um das Stadion herum. Die Einlasser vor dem Logenbereich waren instruiert. Sie öffneten uns die Türen. Von Toppelen saß ganz allein an dem langen Tisch mit dem Rücken zum Spielfeld. Die Glastür zum Balkon vor der Loge stand einen Spalt offen. Na, da sind Sie endlich. Sagen Sie nichts, ich weiß schon Bescheid. Erinnert sich an den Typ mit dem Pilotenkoffer, von dem ich sagte, den gibt's offiziell gar nicht? Das war Mark. Mark hat auf eigene Faust weitergemacht. Er muss meine Telefone abgehört haben. Ja, vielleicht deckt ihn noch der Senator. Wie, und was wird er unternehmen? Ich weiß es nicht. Also hier in dieser Loge wird er uns nicht suchen. Hier sind wir sicher, es geht vom Flur direkt in die Tiefgarage. Unten auf dem Spielfeld fiel das 1:5. Die Zuschauer machten sich auf den Weg nach Hause, die Ostkurve sang tapfer weiter. Von Toppelen schloss die Tür. Und dann schloss er die Loge auch zum Flur hin ab. Er nahm wieder Platz und wandte sich Andrea zu. So, und wer ist die da? Da, die Täterin. Praktizierte Gleichberechtigung, was? Aber am Telefon war ein Mann. Ein Strohmann. Wie ist Ihre Handynummer? 01574747994. Stimmt. Von dem Handy kam der Anruf. Sie haben mich also erpresst. Sie hat es versucht. Ja, sie macht auf Paragraph 24. Sie wissen schon, goldene Brücke. Von Toppelen hatte mich gar nicht gehört. Er entspannte sich. Er lehnte sich zurück und musterte Andrea. Warum haben Sie das gemacht? Ich brauchte das Geld. Ja, aber wozu? Um eine Rechnung zu begleichen. Gut, lassen wir das. Ich denke, was für eine Rechnung? Ein Einsatz von Rettungskräften. Ich denke, wir können jetzt darüber Rettungskräfte? Reden. Rettungskräfte? Um Sie zu retten? Ja, ich stand auf einem Hochhausdach. Felski, Sie hatten recht. Ich? Ja, mit Ihrer Persönlichkeitsanalyse. Große Krise, sehr auf sich gestellt, einsam, verletzlich. Wie haben Sie das denn herausgefunden? Er hat das Erpresserschreiben analysiert. Gute Arbeit, Felski. Aber warum ausgerechnet das Olympiastadion? Das ist doch klar. Weil es ein landeseigener Betrieb ist. Sie hätte auch Berlin an sich erpresst, aber wie sollte sie das anstellen? Verstehe. Also ich war gar nicht gemeint. Kriminell bleibt es trotzdem. Deviant. Ja, ich finde auch. Von der Norm abweichend beschreibt Ihr Verhalten besser. Moment mal jetzt. Ich habe ein Verbrechen begangen. Versucht. Sie sind nur, verzeihen Sie den Ausdruck, ein Epiphänomen. Also jede Gesellschaft hat die Delinquenz, die sie verdient. Sehen Sie uns an. Worum geht's hier? Um Geld. Das ist Ausdruck und Abbild unserer Gesellschaft, in der sich nun mal alles um Geld dreht. Wir drei, wir können ja auch in eine Liebesgeschichte verwickelt sein. Also Affäre, Leidenschaft, Romantik. Ja, Pilcher statt Tatort. Vielleicht spielt die Liebe ja doch noch eine Rolle. Eher unwahrscheinlich. Könnte mit einer Verzeihung anfangen. Oder mit einer Trennung aufhören. Ja, wie auch immer. Aber nein, es geht hier nur um Geld. Wie öde. Aber es ist immerhin Ihr Geld. Was heißt das schon, mein und dein? Hä? Unser Begriff von Eigentum ist doch nur eine kulturelle Hilfskonstruktion. Tatsächlich ist die scheinbar so festgefügte normative Fundierung dieses Begriffes einer historisch wandelbaren Eigentumsideologie unterworfen. Was ist? Sehen Sie das anders? Heißt das, ich kann gehen? Moment noch. Sie kriegen jetzt Ihr Honorar? Er schob mir einen Umschlag über den Tisch mit einer Karte da rein und ich steckte ihn ein. Dann wandte sich von Toppelen langsam an Andrea. Und von Ihnen kriege ich 10.000 Euro. Wie bitte? Von mir? Aber Sie sind doch versichert. Ja, gegen Erpressung. Aber nicht gegen Honoraransprüche. Und was mit der Eigentumskonzeption der Wandelbaren? Moment. Das eine ist Philosophie und das andere ist der Boden der Tatsachen. Jetzt bin ich aber begeistert. Na, junge Frau, jetzt hören Sie mal auf zu jammern. Es war Ihre Tat, stehen Sie dazu. Und wenn ich das Geld nicht habe? Macht nichts, ich habe einen Job für Sie. Sie arbeiten hier im Stadion, ich lasse Ihnen den Selbstbehalt, den Rest ziehe ich so lange ab, bis Sie 10.000 wieder drin sind. Ich soll für Sie arbeiten? Ja, sehen Sie das Maskottchen da unten. Es hat gekündigt, also der Bewegungskünstler, der da drin ist. Was meinen Sie, Felski? Sie waren ja dabei, als wir gecastet haben. Hätte die junge Dame das Zeug dazu? Bin... Jetzt eiern Sie nicht rum. Sie haben einen Bombenjob gemacht. Ich werde Sie weiterempfehlen, aber bringen Sie das hier anständig zu Ende. Taugt Sie dazu oder nicht? Ich zögerte noch mit meiner Antwort. Da kamen sie. Zuerst fiel vor der Loge draußen ein weißes Tuch herab. Es entrollte sich und verhüllte nun die Glasfront. Im selben Moment zerbarsten die Wände der Loge, die dunkle Holzvertäfelung spritzte auseinander, der dahinterliegende Rigips platzte auf. Durch den Staub traten schwarz vermummte Männer und richteten ihre Maschinenpistolen auf uns. Hinter ihnen erschien Mark. Zielperson durchsuchen und Bewegungshemmer anlegen. Wir wurden vor die Glasfront gestoßen und mussten uns mit den Händen abstützen. Mit Fußtritten spreizten sie uns die Beine, als wollten sie mit Elefanten durchreiten. Es war vorbei. Sie würden bei von Toppelen das Erpresserschreiben finden, bei Andrea das Handy und die Geldkarte bei mir. Wir würden beide verurteilt werden. Vielleicht wollten sie auch von Toppelen über die Klinge springen lassen, dann würden wir als Bande angeklagt und das Ganze als besonders schwerer Fall gewertet. Das bedeutete, die 5 Jahre komplett abzusitzen. Waffen runter! Achtung! Hinter uns war die Tür geöffnet worden. Ich konnte nicht sehen, wer den Raum betreten hatte, aber es musste jemand von ganz oben sein, denn Mark kuschte sofort. Stehen Sie bequem, Mark. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Sie können jetzt gehen. Es kam keine Antwort. Und ich sah nicht, was hinter mir vorging. Mark, ganz ruhig. Sie wissen, dass wir uns auf die großen Endspiele vorbereiten. Wollen Sie, dass unsere Bewerbungen eine Chance haben? Oder wollen Sie dafür verantwortlich sein, dass demnächst alle UEFA Cup und Champions League Endspiele in München stattfinden? Ist das im Sinne unserer Hauptstadt? Ich erwarte Ihren Bericht. Im Original, Mark. Keine Kopien. Haben wir uns verstanden? Komm schon, Mark. Mach Kusch. Rückzug! Kommen Sie, Mark. Sie fahren in meinem Wagen mit. Braver Hund. Der Raum hinter uns leerte sich. Wir standen noch immer mit den Händen an die Glasfront gestützt, als das weiße Stück Stoff zu Boden flatterte. Draußen pfiff Dr. Markus Merck gerade das Spiel ab. Die Hertha hatte zu Hause 5-1 verloren. Die Niederlage war eine totale gewesen. Andrea sah mich an und ging. Sie kümmerte sich nicht um von Toppelin, nicht um ihre Verbindlichkeiten. Sie ging einfach. Ich wusste in diesem Moment, sie würde meine Klamotten einfach auf die Straße werfen. Obwohl sie damit selbst Chancen auf eine Schlagzeile hatte. Das war aber ganz schön auf Kante genäht. Haben Sie sich Sorgen gemacht? Kommen Sie, wir gehen nach draußen. Von Toppelin hatte sich schon wieder im Griff. Er hatte eben noch mit einem Bein im Knast gestanden, aber jetzt war er wieder im Geschäft. Wir gingen nach draußen und sahen die Mannschaft von Bayer Leverkusen zu ihren mitgereisten Fans laufen, während die Hertaner sich in die Kabine verzogen. Die Logen neben uns waren leer. Mark hatte sie für den Einsatz räumen lassen. Ein paar Meter weiter stand eine Gruppe von Anzugträgern. Von Toppelen grüßte zu ihnen hinüber. Der Bayer-Vorstand. Die stehen ja da, als hätten die 5-1 verloren. Ernst, was ist? Ihr feiert ja gar nicht. Eure Jungs da unten freuen sich doch auch. Von Toppelin ließ mich stehen und ging hinüber. Die beiden sprachen vertraulich miteinander. Dann schaute von Toppelin zu mir. Auch Ernst musterte mich. Dann sagte er etwas zu von Toppelin und der winkte mich heran. Das ist Tom Felski. Er schafft Sachen aus der Welt, die es gar nicht gibt. Ohne ihn hätte ich diese Sache hier nicht überstanden. Das ist Dr. Ernst Tutter, Sicherheitschef bei Bayer Leverkusen. Guten Abend. Guten Abend, Herr Felski. Mito hat sehr lobend von Ihnen gesprochen. Sie kennen sicher das Unternehmen Bayer. Wir haben viele Sparten und noch mehr Produkte, aber es gibt dieses eine Arzneimittel. Ein wichtiger Imageträger, eine Top-Marke und die Cash-Cow des ganzen Unternehmens. Und mehr möchte ich hier nicht sagen. Ich verstehe. 20.000? 20.000? Dafür, dass Sie sich einen Überblick über die Lage verschaffen. Ich respektiere Ihre Arbeit als eine Kunst. Und einen Künstler, das weiß ich von Mito, kann man nicht zwingen. Sie müssten allerdings bereit sein, uns nach Leverkusen zu begleiten. Jetzt. Von Toppelin zog mich ein Stück zur Seite. Sie können nicht ablehnen. Ich weiß. Ich gab ihm die Geldkarte mit meinem Honorar zurück. Von Toppelin sah mich an. Die Täterin ist weg, meine Schuld. Aber ich habe Ihre Nummer. Ich kann Bilder von ihr heraussuchen lassen. Das ist kein Problem. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Lassen Sie sie. Denken Sie an die Geschichte mit dem Hochhaus. Sie haben ja das Geld ja nicht gegeben. Es ist ja praktisch nichts passiert. Von Toppelin schaute auf die ruinierte Loge. Tja, es ist praktisch nichts passiert. Das war jetzt 2 Stunden her. Ich hatte akzeptiert und Ernst Tutter persönlich hatte mich zum Wagen in die Tiefgarage begleitet und den Fahrer instruiert. Ich würde in der Unternehmenszentrale erwartet werden. Der schwarze Audi fliegt über die A2. Ich öffne die Augen und schaue rechts aus dem Fenster. Auf einer Anhöhe neben der Autobahn leuchtet ein riesiges Denkmal. Wir passieren gerade die Porta Westfalica. Ich schließe die Augen. Als ich sie wieder öffne, leuchtet das Bayerkreuz in den Nachthimmel. Mein zweiter Fall wird mein erster sein. Oder mein letzter. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Tom Felskis erster Fall. Von Thilo Reffert. Mit Tom Felski, Fabian Gerhardt. Andrea, Annika Mauer. Mito von Toppelen, Michael Brandner. Ella, Kathleen Gavlich. Und Henning Kober, Peter Davor, Stefan Plepp, Udo Kniering und Christian Sänger. Musik Mike Herting. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.